ich höre so gerne Werbefunk. Mein Computer ist ein guter. Da-da. Seit mein Ola Acker den Code der Deutschen Bank geknackt hat, kann er in Champagner baden. Uns geht's glänzend. Der Zukunft eine Chance geben. Computerstudio Schlichting, Katzbachstraße 8. Die etwas andere Computerei. Es ist 21.57 Uhr. In 3 Minuten schließt Copyshop 18 in Steglitz. Ihr habt noch 3 Minuten Zeit, eure Kopien bei Copyshop 18 in Steglitz zu machen. Jetzt schlägt's 18. Copyshop 18. 7-mal in Berlin. Von Pöbelsekt bis Edelbier. Von Chili bis Bulette. Von Bach bis Punk. Hol dir die Ratte in der Kellerbar. Kellerbar Ratte, Spreewaldplatz.